Ohrensausen, das Audiomagazin von wissend.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Ohrensausen, unserem neuen Audiomagazin, das Sie unter http://audio.wissen.de auch als Podcast downloaden können. Heute hören Sie den dritten Teil unserer Serie China und Olympia, eine neue Frage der Woche und den aktuellen Programmtipp. Viel Spaß dabei! Schlürfen erlaubt. Essen als Lebenselixier. Das China-Restaurant um die Ecke ist den meisten Deutschen mittlerweile mindestens so vertraut wie die Pizzeria oder auch der einheimische Wirt. Nun haben die in Europa servierten Speisen nicht mehr so unbedingt viel mit den ursprünglichen Gerichten und Rezepten aus China zu tun. Wir blicken heute deshalb auf die Essgewohnheiten des Olympiagastgeberlandes. Nichts ist den Chinesen so wichtig wie das Essen. Im Essen spiegelt sich ihr Denken wider. Selbst junge Chinesen, die nicht mehr so tief in die Traditionen eingebunden scheinen, teilen Nahrungsmittel nicht nur nach ihrem Geschmack ein, sondern hinsichtlich ihrer spezifischen Wirkweise auf den Menschen. Auf den Geschmack gekommen. Nach der traditionellen Vorstellung ist der Mensch eingebunden in ein Wechselspiel aus Mikro- und Makrokosmos, bei dem sich unterschiedliche Elemente mit verschiedenen anderen Kategorien wie etwa Geschmack, aber auch Farben verbinden lassen. Solche Analogien erfreuen sich oftmals sinnentleert großer Beliebtheit in den unterschiedlichsten esoterischen Konglomeraten der westlichen Welt. Die traditionelle chinesische Medizin kennt ein System zur Regulierung der Ernährungsweise, das sich auf der Grundlage des Yin-Yang-Denkens entwickelte. Zu diesem Zweck wurden Nahrungsmittel in die drei Kategorien heiß, kühl und kalt eingeteilt. Kalorienreiche, scharfe, fette Nahrungsmittel gelten als heiß und wirken stimulierend, wohingegen wasserhaltige oder saure Gemüse- oder Obstsorten als kühl gelten. Befindet man sich etwa nach einem ausgedehnten Zechgelage in einem überhitzten Zustand, so reicht einem ein wohlmeinender chinesischer Freund nicht einfach eine Schmerztablette, sondern gibt sicher gleich ein paar Zubereitungstipps für kühlende Speisen. Essen, das ist in China Gesundheitsprävention und Behandlung zugleich. Essen ist aber auch die Pflege einer jahrtausendealten Esskultur. Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten isst man im Norden überwiegend Getreideprodukte wie Nudeln, gedämpfte Brötchen oder Fladen. Für Chinesen aus dem Süden hingegen ist ein Tag ohne eine Reismahlzeit undenkbar. Der Spruch, ein Chinese isst alles mit vier Beinen außer einem Tisch und Stuhl, trifft sicherlich nicht zu. Obwohl die Probierlust eines westlichen Besuchers insbesondere im Süden durch allerlei exotisch anmutende Gerichte schon auf eine harte Probe gestellt werden kann. Im Restaurant mit Freunden. Man isst nicht gern allein in China. Es mag vorkommen, dass man schnell ein Schälchen Nudeln in der Garstube an der Straßenecke einnimmt, wenn ein langer Arbeitstag zu Ende geht und daheim niemand auf einen wartet. Romantische Restaurantbesuche zu zweit sind in China eher die Ausnahme. Stattdessen gilt eigentlich, je mehr bei einem Essen zusammenkommen, umso besser. Anders als im Westen bestellt man nicht ein Gericht pro Person, die dieses dann auch allein verzehrt. Im Gegenteil. Man ordert eine möglichst große Vielfalt und probiert dann mal von diesem oder von jenem. Für den einen oder anderen Chinesen mag denn auch ein westlicher Restaurantbesuch etwas enttäuschend oder zumindest verwirrend sein. Auf eine Speise beschränkt und dann auch noch die Suppe vor der Hauptmahlzeit, wo sie in China doch traditionell den Abschluss einer Mahlzeit bildet. Zwar finden sich auch in chinesischen Restaurants manchmal weiße Tischtücher, aber die Freude am Essen steht immer über einem Zwang, bloß keinen Fleck zu hinterlassen. Geräuschvoll wird die Suppe geschlürft und bis vor kurzem galt das lustvolle Schmatzen noch als Zeichen höchster Gaumenfreuden. In chinesischen Restaurants geht es oft laut zu und je nach Ort und Anlass wird auch viel zugeprostet. Ist das Essen allerdings beendet, geht man. Langes Verweilen bei einem Absacker ist nicht üblich. Chinesische Essgewohnheiten. Der Süden lebt vom Reis, der Norden von Nudeln. So kann man auch heute noch das Land kulinarisch aufteilen. Darüber hinaus gibt es 4 charakteristische regionale Küchen. Die kantonesische Küche in Hongkong mit Guangdong, mit sehr viel gebratenem und gegrilltem Fleisch, die chilischarfe Sichuan-Küche, die Huaiyang-Küche mit dem Credo von Frische und Ausgewogenheit und schließlich die Pekinger Küche mit viel Lamm und Meeresfrüchten. Die kantonesische Küche gilt als die beste und vielfältigste. Von hier stammen zum Beispiel die in Bambuskörbchen gedämpften Dim-Sum-Teigtaschen, die man zum Mittag, manchmal sogar zum Frühstück isst. Sehr populär ist inzwischen auch der mongolische Feuertopf aus Nordchina, der zwar eher ein Gericht für kalte Tage ist, aber auch im wärmeren Süden gerne gegessen wird. Auf dem Tisch steht ein meist kupferner Topf mit Brühe auf einem Feuer, in dem man die roh angelieferten Zutaten selbst kocht, wie bei einem Fondue. Das berühmteste chinesische Gericht ist die Peking-Ente. Die ersten Enten, so die Legende, sollen den Getreideschiffen auf dem Kaiserkanal nach Beijing gefolgt sein, als diese jede Menge Körner verloren. Letztlich wurde ihnen ihr Appetit zum Verhängnis. Das gilt noch heute, denn sie lassen sich bereitwillig mit Füttermaschinen mästen, sodass sie bereits nach 6 Wochen dick genug sind für den Backofen, der von einem Holzfeuer erhitzt wird. Bevor man die Enten dort hineinhängt, wird zunächst Luft zwischen Haut und Fleisch geblasen, um die Haut abzulösen, damit sie besonders kross wird. Dann wird in den besseren Restaurants das Feuer gelöscht und die Enten nur von der Resthitze der Steine gegart. Anschließend müssen sie von einem speziell ausgebildeten Trancheur innerhalb von 5 Minuten in 100 Scheiben zerlegt werden, wobei jedes Stück aus etwas Haut und etwas Fleisch zu bestehen hat. Zum Essen wickelt man die Entenstücke zusammen mit einem Stück Frühlingszwiebel und dunkler Soße in ein Fladenbrot. Die Tischsitten sind in China deutlich anders als im Westen. Schlürfen und besonders Schmatzen gelten alles andere als unfein. Im Gegenteil, es gilt als Beweis, dass es einem gut schmeckt. Auch Rülpsen und Zahnstochern ist durchaus schicklich. Auch in die Ecken zu spucken ist in einfachen Gaststätten noch immer gang und gäbe. Und dass der Tisch hinterher wie ein Schlachtfeld aussieht, stört ebenfalls niemanden. Nur die Nase putzt man sich nicht am Tisch. Das tut man auf der Toilette. Natürlich wird in China überall mit Stäbchen gegessen, weshalb alle Gerichte in mundgerechten Happen serviert werden. Es ist einige Übung erforderlich, um zum Beispiel in Öl gebratene Erdnüsse oder ein weich gekochtes Ei mit Stäbchen zu essen. Auch Suppen meistern Chinesen bravourös mit den beiden Holzstäben, indem sie die Suppenschale an die Lippen heben und dann mit den Stäbchen die Suppeneinlage in den Mund schieben, während sie das Flüssige trinken. Na dann, guten Appetit! Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de/China2008 nachlesen. Die Frage der Woche. Heute sind wir der Frage von Susanne Baum aus Hamburg nachgegangen. Sie möchte wissen, wie die Jahresringe bei Bäumen entstehen. Vereinfacht kann man sagen, durch das unterschiedliche Wachstum im Sommer und im Winter. Mit Beginn der Vegetationsperiode im Frühling bildet die Wachstumsschicht nach innen große Zellen, die den Holzteil anwachsen lassen. Zum Herbst hin werden diese Tochterzellen immer kleiner, bis schließlich die Zellteilungen aufhören und der Baum sein Wachstum einstellt. Ein weiterer Jahresring beginnt zu entstehen, wenn im nächsten Frühling wieder größere Holzzellen gebildet werden, die an die kleinen aus dem letzten Herbst anschließen. An dieser Stelle ist die Jahresringgrenze als ein scharfer Übergang zu erkennen. Jahresringe stehen für das Alter eines Baums, verraten aber auch etwas über die spezifischen Umweltbedingungen, unter denen ein Baum herangewachsen ist. So zeigen breite Ringe ein kräftiges Wachstum an, während schmale Ringe auf schlechte Jahre mit vielleicht hohem Schädlingsbefall oder wenig Regen verweisen. Ovale Ringe mit einem unterschiedlich starken Wachstum deuten darauf hin, dass der Baum an einem Hang gestanden hat oder starkem Wind von einer bestimmten Seite ausgesetzt war. Der aktuelle Programmtipp der Wissen.de-Redaktion. Augenblicke, Bilder, die Geschichten einfangen. Seit im 19. Jahrhundert die ersten technischen Verfahren zur Herstellung von Lichtbildern entwickelt wurden, begleiten Fotografien unser Verständnis von Geschichte. Ohne Zweifel sind sie ein Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Und manchmal sagt ein Bild eben mehr als 1000 Worte. In unserer Fotoreihe Augenblicke präsentieren wir Ihnen jede Woche Fotos von historischen Ereignissen. Es sind beeindruckende Bilder und Zeugnisse, die Geschichten einfangen. Unsere Fotoreihe Augenblicke finden Sie im Internet unter www.wissen.de/Augenblicke. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Im Internet unter http://audio.wissen.de.